Ich hab mein Benz hinter einem Benz gepackt. Dahinter noch ein Benz, kennst du meine Entourage? Ihr seid dem Ende nah, wir kommen auf die Bühne, stehen 15.000 Menschen da. Faker suchen Schutz, Hater schieben Frust. Ich schau auf den Putz für meine Playboys aus der Hut. Eins verteile, ich bin drauf, drei, vier Scheine ab im Puff. Feinde suchen Streit und wenn es sein muss, wer sein Schuss? Dein ganzes Leben in mein Kofferraum. 100.000 Euro Schmuck, weil wir am Bock darauf. Mach nicht auf Welle, weil du Stoff verkaufst. Stopp für dir dein Opfermaul. Bam, Loch im Bauch. Ja, jetzt schläfst du bei den Fischen, ja. Ja. Keine Gnade, kein Gewissen, ja. Ja, ja, ja. Wenn es sein muss, fällt dein Schuss, ja. Ja, wenn es sein muss, fällt dein Schuss, ja. Schick es gern lieber im Kalt laut. Du liegst auf dem Boden und weißt auf. Ja, wenn du sein musst, fällt dein Schuss. Shooter vom Gas, Scheibe getönt. Tack, tack, und hast deiner gesehen. Deine Mom ist jetzt in Tränen, ja. Denn sie hat Panik um dein Leben, ja. Ja. Wenn es sein muss, Dicker, töt ich auch. Wer mit Hunden schläft, der wacht mit Flöhen auf. Ja, ich schick dich schlafen, so wie Codein. The real deal, Holyfield, ja. Worte haben kein Gewicht. Gehst du drauf oder verlierst du dein Gesicht? Ja, was passiert, kann man nie wissen. Ey, ihr seid höchstens mal am Sneak dissen. Ey, ich warte nur auf diesen Zeitpunkt, dass wir uns mal wieder treffen. Und dann baller ich mit Ferrum, ja. Ja, und jetzt schläfst du bei den Fischen, ja. Du bist Bescheid, ja. Ja, ich hab die Knarre unterm Kissen, ja. Ja, ja, stay high. Wenn es sein muss, fällt dein Schuss, ja. Ja, wenn es sein muss, fällt dein Schuss, ja. Wenn es sein muss, fällt dein Schuss, ja. Gib es gern lieber im Kalt laut. Du liegst auf dem Boden und läufst auf. Ja, wenn es sein muss, fällt dein Schuss, ja. Shooter vom Gas, Scheibe getönt. Tack, tack, und hast deiner gesehen. Gebrochen Gummibänder für Cash, ihr Hundefilter für Snaps. Alles gefickt, die Jungs, die geben uns leicht. Bock auf Gewalt, weiß nicht warum. Die Zeit gehört uns, THC 187, für immer bleiben bei meinen Jungs.